Das Kalb bzw. der Stier war der Göttin heilig. Er verkörperte die männliche Zeugungskraft gegenüber ihrer weiblichen Fruchtbarkeit. Noch heute wird das der Muttergöttin heilige Tier in den spanischen Stierkämpfen rituell ermordet. Hier findet kein sportlicher Wettkampf zwischen tierischer Kraft und menschlicher Geschicklichkeit statt, sondern der archaische Machtkampf zwischen dem patriarchalen und dem matriarchalen Prinzip. Auch andere Tiere waren der Göttin geweiht. Der Steinbock, bevor er zum Gefährten des Satans und Inbegriff geiler Lüste verkam. Die Schlange, bevor sie mit der listigen Verführungskunst des Weibes assoziiert wurde. Einst war sie das Symbol der Weisheit und Wiedergeburt. Durch den Mythos vom Sündenfall wurde sie zum Symbol weiblicher Verderbtheit und Doppelzüngigkeit. Hatte nicht Eva als Erste den verführerischen Worten der Schlange Gehör geschenkt und Adam in ihren Frevel verstrickt? Feministinnen haben gelernt, die Bibel neu zu lesen. Sie sind unter anderem den Spuren der Sophia nachgegangen, die sich in den Weisheitsbüchern des Alten Testaments als eine weibliche Person offenbart. Als Werkmeisterin Gottes, wie es bei Luther heißt, als ein vor ihm spielender Liebling, als Vertraute oder gar Geliebte Gottes. Sie war da vor aller Zeit. Sie setzte gemeinsam mit Gott die Schöpfung ins Werk. Auch diese zum Teil apokryphe Überlieferung deutet auf eine Zeit hin, als das weibliche Prinzip noch ein göttliches war. Es durchzieht das esoterische Christentum, die jüdische und christliche Mystik als ein fernes Echo der großen Göttin. Aus dieser Quelle, von der Kirche sowie vom rabbinischen Judentum oft genug verketzert, hat sich die Religion in patriarchaler Zeit immer wieder erneuert. Wer war die Göttin? In welcher Gestalt erschien sie den Menschen, die sie verehrten? Angeregt durch archäologische Funde begab sich die amerikanische Bildhauerin Merlin Stone auf die Suche nach den verschütteten Quellen. Bereiste jahrelang die Ausgrabungsstätten im Vorderen Orient und sammelte umfangreiches Material über den universellen Kult der großen Göttin und ihre allmähliche, gewaltsame Ablösung durch den männlichen Gott des Patriarchats. Ihr Buch »Als Gott eine Frau war« wurde in den Vereinigten Staaten ein Kultbuch und ist auch auf Deutsch erschienen. Als die Indoeuropäer aus dem Norden mit ihren Pferden und Streitwagen ab etwa 1500 vor Christus die matriarchalen Kulturen überrannten, begann der Vernichtungskampf gegen die große Göttin. Er zog sich über Jahrhunderte hin und setzte sich noch in nachbiblischer Zeit fort. Mit dem Sturz der Göttin wandelte sich die soziale Stellung der Frau grundlegend. Sie wurde nicht mehr als das kosmische, schöpferische Prinzip verehrt, die Mutter alles Lebendigen, die in freier Wahl ihre Liebe verschenkte und in ihrem Tempel oder heiligen Hain den Hieros Gamos feierte, die Vermählung mit dem Geliebten, der durch sie göttliche Weihen empfing. Sie wurde dem Mann unterworfen, an das Haus gebunden und zu einer sexuellen Treue verpflichtet, die für den Mann niemals galt. Ihr Schöpfertum wurde auf die biologische Mutterschaft reduziert. Nicht mehr die mütterliche Abstammung zählte, sondern nur noch die väterliche. Nach und nach wurde ihr das Handwerk, wurden ihr die Künste aus der Hand genommen. Einmal Schöpferin im umfassenden Sinn, Erfinderin, Baumeisterin, Wissende, hatte sie jetzt nur noch Wert als Gebärerin von Söhnen, als Dienerin, als bewegliches Gut. Ihre strahlende erotische Kraft wurde verteufelt und mit den Ängsten und Tabus des patriarchalen Mannes besetzt. Der ewige Geschlechterkampf im Patriarchat geht auf diese Urvergewaltigung des weiblichen Geschlechts zurück. Auf die Schändung der Göttin und ihrer Heiligtümer, auf die Herabwürdigung der Frau als ein Besitztum des Mannes, auf die physische und psychische Gewalt gegen die Frau bis auf den heutigen Tag. Wo Gewalt geschieht, entstehen Hass, Misstrauen und Angst. Wenn das Männliche nicht mehr im Weiblichen integriert ist, kommt es zu Abspaltungsprozessen und zwanghaften Projektionen. Die Geschlechter werden sich gegenseitig fremd. Obgleich die konkrete Wirklichkeit zu allen Zeiten die ganze Bandbreite menschlicher Möglichkeiten enthielt, also auch die echte und tiefe Liebe zwischen den Geschlechtern, bleibt die Vergewaltigung der Frau im Patriarchat dennoch eine Urtatsache, die ausgesprochen oder unausgesprochen von jeher zwischen den Geschlechtern stand. Die diffamierenden Äußerungen von Männern über Frauen von der Antike bis in unsere Zeit sind Legion. Sie sind nachzulesen in der Bibel,

Auf Hausts Frage, wer Lilith sei, gibt Mephisto Auskunft. Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht widerfahren. Als Lilith als junge, verführerische Hexe auf dem Brocken ihr Wesen treibt, ist sie in Wahrheit schon uralt. Ihr Ursprung ist im Lande Sumer in Mesopotamien zu suchen, wo schon 4000 vor Christus eine Hochkultur erblühte. Der Name Lilith erscheint erstmals in einer sumerischen Fassung des Gilgamesch-Epos als Kisikil-Lilake, das heißt Mädchen, Geliebte, Gefährtin des Lila. In der jüdischen Mythologie, in der Lilith als Königin der Dämonen am längsten fortgelebt hat, wird der Name Lila volksetymologisch mit dem hebräischen Wort für Nacht, Laila, in Beziehung gebracht. Denn Lilith ist eine Dämonin der Nacht. Sie gehört in den Umkreis der sumerisch-babylonischen Muttergottheiten mit dem doppelten Aspekt der nährenden, gütigen und der furchtbaren, verschlingenden Mutter. Von der babylonischen Muttergöttin und Himmelskönigin Ishtar hat sie das erotisch-sinnliche geerbt, den dunklen Aspekt dagegen von der Göttin Lamashtu. Es wurden Amulette mit Beschwörungstexten gegen die Lamashtu gefunden, mit Texten wie dem folgenden. Furchtbar ist sie, ungestüm ist sie. Sie ist eine Göttin, schrecklich ist sie wie ein Leopard, die Tochter Anus. Ihre Füße sind diejenigen des Vogels Zu, ihre Hände sind schmutzig, ihr Gesicht ist das eines starken Löwen. Sie taucht aus dem Dickicht des Schilfrohres auf, ihre Haare sind aufgelöst, ihre Brüste sind entblößt, ihre Hände sind im Fleisch und Blut. Sie dringt durch das Fenster ein, sie schleicht sich ein wie eine Schlange, sie tritt in das Haus ein, sie geht aus dem Haus wieder weg. Wahrlich eine bedrohliche Gestalt. Aus ihr geht in der griechischen Mythologie die Lamia hervor, eine Geliebte des Zeus, deren Kinder von der eifersüchtigen Hera umgebracht wurden. Aus Rache mordet nun Lamia die Kinder anderer Frauen und saugt ihnen das Blut aus. Lilith ist auch verwandt mit den Stringes, den kinderstehlenden Zauberinnen, die noch heute im griechischen Volksglauben und in neugriechischen Märchen lebendig sind. Sie ist eingegangen in die Striges der römischen Mythologie und entwickelte sich im Italienischen zur Strega, zur Hexe, die mit dem Teufel im Bunde ist und vor deren bösem Blick man sich noch heute schützt. Die Sirenen, die Medusa, die Gorgo bis zu den gefährlichen Wasserfrauen Undine, Melusine und Lorelei der deutschen Sagenwelt, alle weiblichen Vampire und Hexen sind Nachfahrinnen der Lamashtu Lilith. Noch die Femme Fatale des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist eine Spiegelung über Jahrtausende hinweg der babylonischen Göttin. Es fällt schwer, die Züge der bösen Dämonen in der einzigen aus sumerischer Zeit erhaltenen Darstellung der Lilith zu erkennen. Es handelt sich um ein Terrakotta-Relief, das der Lilith zugeordnet wird und etwa aus dem Jahre 2000 vor Christus stammt. Das Bildwerk zeigt eine nackte Frauengestalt von jugendlicher Schönheit. Ihre Füße in Gestalt von Vogelklauen ruhen auf dem Rücken von zwei treuherzig dreinblickenden Löwen. Aus den Schultern sprießen ihr zwei mächtige Flügel, die sich im Gefieder der beiden flankierenden Eulen exakt wiederholen. Die Ähnlichkeit zwischen den Vogelbeinen mit ihren Klauen und den Beinen und Füßen der weiblichen Gestalt springt in die Augen. In den Händen hält sie Ringe, die an die Ewigkeitsringe der ägyptischen Mythologie erinnern. Ihr Antlitz ist lieblich und rund wie der Vollmond. Ihr Haupt ziert ein merkwürdiger, spiralförmiger Kopfputz. Wo ist der Schrecken dieser Göttin? Es muss eine Zeit gegeben haben, in der das Bild der Lilith noch nicht negativ besetzt war. Bei näherem Hinsehen lassen sich in dieser Darstellung die Attribute der Göttin im Vollbesitz ihrer weiblichen Würde und Schöpferkraft erkennen. Die Mythenforscherin Gerda Weiler weist auf die Ewigkeitsringe in den Händen der Lilith hin, welche die Form eines Reifens haben, der mit einem Stab zusammengebunden ist. Das sind Messstab und Leine, Geräte der Göttin und ihrer Priesterinnen, mit deren Hilfe sie die Geometrie, wörtlich die Vermessungskunst der Erde, erfanden. Der Kopfputz gleicht der Krone der Könige von Ur. Die Windungen könnten Schlangen sein, die, wie bereits erwähnt, der Göttin heilig waren. Und die aufwärts gerichtete Drehung deutet auf Sakrales. Gerda Weiler schreibt: Wir finden derartige Energiewirbel überall dort, wo irdische Kraftzentren sich mit kosmischer Energie zu verbinden suchen. Spiralen oder konzentrische Kreise winden sich zu heiligen Hügeln aufwärts. Doppelspiralen, die kosmischen Augen der Göttin, zieren Kultgegenstände und heilige, an geomantischen Kraftzentren aufgestellte Steine. Die Krone der Lilith gleicht einem Energiewirbel, der als ihr drittes Auge dem kosmischen Kraftstrom zugewandt ist. Die Schwingen und Vogelklauen deuten auf die innere Verwandtschaft der Göttin mit der Vogelnatur. Wie der Vogel sich himmelwärts in die Lüfte erhebt, so bewohnt auch die Göttin den Himmel und breitet ihre Fittiche schützend über die Erde. Darstellungen der ägyptischen Himmelsgöttin Nut drängen sich auf, die ihren Leib über die ganze Erde beugt und die Hände segnend zur Erde streckt. Aus ihrer Brust fließt die Milch, die alle Geschöpfe ernährt. Der Himmel gehörte der Göttin, bevor das Patriarchat den Vatergott in den Himmel erhob und die Göttin auf die Erde verbannte. Die Eule war die weise Begleiterin der Göttin, bevor die patriarchale Auffassung sie zur Botin des Unheils, zu einem lichtscheuen Unglücksvogel machte. Die kraftvollen Löwen sind Sinnbild der Sonne. Beide Gestirne, Sonne und Mond, gehörten ursprünglich der Göttin zu, bevor der männliche Gott die Sonne, das größere, aus eigener Kraft leuchtende Gestirn, für sich beanspruchte und den kleineren Mond, der sein Licht von der Sonne empfängt, der Göttin zuwies. Lilith, die Liebesgöttin, wird zum Succubus, zur Buhlteufelin umfunktioniert. Das Volk Israel war umgeben von Völkern, die die Göttin verehrten. Es erlebte in unmittelbarer Nähe die Spaltung des Göttinnenprinzips in einen erotisch-verführerischen und einen furchtbaren Aspekt mit. Während der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden die meisten Legenden über Lilith. In der Bibel wird sie nur ein einziges Mal erwähnt, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 34. Hier verkündet der Prophet Gottes Strafgericht über das heidnische Edom. Immer wenn Gott gegen die Heiden wettert, handelt es sich um Völker, die der Göttin huldigten. Mit Feuer und Schwert wird Edom vernichtet werden durch die Rache des Herrn. Der Text schwelgt in blutrünstigen Schilderungen dieser apokalyptischen Vernichtung. Wilde Tiere und Gespenster werden das verwüstete Land in Besitz nehmen. In Vers 13 bis 14 heißt es: Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in seinen Schlössern. Und es wird eine Behausung sein der Schakale und eine Stätte für die Strauße. Da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen, und ein Feldgeist wird dem anderen begegnen. Das Nachtgespenst wird auch dort herbergen und eine Ruhestatt dort finden. Hinter dem Nachtgespenst, von Luther zunächst mit Kobold übersetzt, verbirgt sich im hebräischen Urtext der Name Lilith. Je unerbittlicher Jahweh seinen Anspruch auf Alleinherrschaft gegen den Göttinnenkult durchsetzt, desto dunkler und dämonischer wird das Bild der Lilith. Als würgendes Gespenst bedroht sie nicht nur die Männer, sondern auch schwangere und gebärende Frauen und deren neugeborene Kinder. Bis in die heutige Zeit schützen orthodoxe jüdische Familien die Wöchnerinnenstuben mit Amuletten und Zauberformen zur Abwehr von Lilith. Schon in ältester Zeit gab es Darstellungen der Lilith in aramäischen Zaubertexten, die sie als abstoßende Vettel mit klauenartigen Händen zeigen, mit Ketten an Händen und Füßen gebunden, das heißt mit der Kraft der Zauberformeln, damit sie kein Unheil anrichten kann. Im Judentum entstand der Glaube, dass sich hinter der Königin von Saba, die König Salomon umgarnte, Lilith verbirgt. Nach einer anderen, weitaus folgenreicheren Überlieferung jedoch ist Lilith Adams erste Frau, bevor Gott Vater Eva aus einer Rippe Adams erschuf. So konnte das Rätsel des doppelten Schöpfungsberichtes im ersten und zweiten Buch Genesis gelöst werden. Im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, Genesis 1,27, heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. In diesem knappen Bericht gibt es in der Erschaffung des männlichen und weiblichen Menschen kein Vorher und Nachher. Beide entstehen gleichzeitig, ohne Vorrangstellung des Mannes. Beide sind aus demselben Stoff gemacht, beide sind das Ebenbild Gottes. Im zweiten Kapitel der Genesis, Vers 18 bis 23, erscheint diese Szene ganz anders. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Dieser biblische Text legitimiert seit über 2000 Jahren den Vorrang des männlichen Geschlechts über das weibliche. Die Minderwertigkeit der Frau als das vom Mann abgeleitete Wesen. Die jüdische Mythologie kennt indessen noch eine andere Geschichte. Im Alphabet des Ben Sira, einer Schrift aus dem 9. bis 10. nachchristlichen Jahrhundert, wird ausführlich berichtet, was sich bei der Erschaffung des ersten Menschenpaares und unmittelbar danach zutrug. Als Gott Adam erschuf, sagte er: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da erschuf er für ihn eine Gehilfin, ebenfalls aus Erde, und nannte sie Lilith. Sobald sie geschaffen war, begann sie einen Streit und sagte: Weshalb sollte ich unten liegen? Ich bin ebenso viel wert wie du. Wir sind beide aus Erde geschaffen. Als aber Lilith sah, dass sie Adam nicht überwältigen konnte, sprach sie den unaussprechlichen Gottesnamen aus und flog in die Luft. Adam betete und sagte: Herr der Welt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist von mir weggegangen. Darauf sandte Gott drei Engel, die sie zurückbringen sollten. Diese sagten zu ihr: Gott hat beschlossen, wenn du zurückkehren willst, ist es gut. Wenn nicht, dann musst du als Strafe auf dich nehmen, dass jeden Tag 100 Kinder von dir sterben. Die Engel suchten Lilith und fanden sie im reißenden Wasser, in demselben Wasser, in dem später die Ägypter ertrinken sollten. Sie meldeten ihr den göttlichen Befehl. Aber sie weigerte sich, zurückzukehren. Da sagten die Engel zu ihr: Wir müssen dich in diesem Wasser ertränken. Aber sie bat und sagte: Lasst mich, denn ich bin dazu geschaffen worden, kleine Kinder zu verderben. Als sie ihre Worte hörten, drängten sie sie noch mehr, dass sie ihnen gehorche. Da sagte sie: Ich schwöre euch im Namen des lebendigen und großen Gottes, wenn ich eure Namen auf einem Amulett geschrieben sehen werde, dann werde ich das Kind nicht schädigen. Was sich hier abspielt, ist ein Machtkampf. Er wird auf der intimsten Ebene der Beziehung zwischen Mann und Frau ausgetragen. In der gesamten Geschichte der jüdisch-christlichen Kultur gilt die sogenannte Missionarsstellung als die Norm. Der Mann liegt im Geschlechtsakt oben, die Frau unten wehrlos und passiv auf dem Rücken. Lilith begehrt gegen diese Norm auf. Gott hat sie gleichberechtigt mit Adam erschaffen. Sie will nicht die im buchstäblichen Sinn Unterlegene sein. Als Adam auf ihren Protest nicht hören will, tut sie das, was eine gute christliche oder jüdische Frau gelernt hat, niemals zu tun. Sie verweigert sich und verlässt ihren Mann. Auch die Engel können sie nicht überreden, zu Adam zurückzukehren. Damit beginnt die Geschichte ihres Fluchs. Als Strafe für ihren Ungehorsam wird ihr auferlegt, Kinder zu ermorden, wenn nicht ein Amulett mit den Namen der Engel sie schützt. Die amerikanische Forscherin Aviva Kenter weist darauf hin, dass die Legenden um Lilith im Wesentlichen während der babylonischen Gefangenschaft und später in den Jahrhunderten der Diaspora entstanden sind, in Zeiten der extremen Verunsicherung des jüdischen Volkes. Eva wird zur Projektionsträgerin der dem Manne untertänigen Gehilfin, das Vorbild jüdischer Frauen, die dem Mann die Bürde der feindlichen Außenwelt erleichtern oder ihn sogar ganz davon abschirmen sollen. So geht in vielen jüdischen Haushalten die Frau dem Erwerb nach und verdient den Lebensunterhalt für die ganze Familie, während dem Mann die geistlichen Studien obliegen. Auf keinen Fall soll ihre Stärke aber die Autorität ihres Mannes gefährden und ihm seinen Vorrang in der Familie streitig machen. Ein Volk, das gezwungen ist, am Rande anderer Kulturen zu leben, ständig beargwöhnt und verfolgt, entwickelt Ängste und Minderwertigkeitskomplexe. Wie Aviva Cantor ausführt, war das Exil für Frauen immer etwas erträglicher als für Männer. An ihren Lebensverhältnissen änderte sich weniger als für den Mann. Die zentrale Tatsache ihres Lebens, nämlich ihre Unterordnung und Gehorsamspflicht gegenüber dem Mann, war im Exil die gleiche. Es waren die Männer, die Kompensation brauchten für die Leiden des Exils. Eine Frau, die sich in dieser Situation verweigert, löst Potenzängste aus und gefährdet den Bestand der Familie, das physische Überleben im Exil. Eine widerspenstige, aufbegehrende Frau verstärkt die Verunsicherung des Mannes. Wenn er nirgends mehr Herr war, seiner Frau gegenüber, musste er es bleiben. Männliche Neurosen und Ängste werden daher auf die Schattenfrau Lilith, die Kehrseite der Eva, projiziert. So wurde Lilith dämonisiert und als die böse Anima vom männlichen Bewusstsein abgespalten. In der Erzählung des Bensira begeht Lilith zusätzlich den Frevel, dass sie den unaussprechlichen Gottesnamen ausspricht. Ein Name, der so heilig und verborgen ist, dass niemand ihn weiß und dass auch die Heilige Schrift ihn nur als Chiffre kennt. Lilith beweist nicht nur Stärke und Unabhängigkeit gegenüber Adam, nicht nur Mut und Festigkeit, sondern sie ist wissend über das hinaus, was den Menschen und insbesondere der Frau zusteht. Denn nach jüdischer Tradition durfte die Frau in der Gottesgelehrsamkeit nicht unterrichtet werden. Heute haben sich jüdische Frauen die Lilith des Alphabets des Bensira zum Vorbild genommen, in ihrem Streben nach kultischer Gleichberechtigung und persönlicher Eigenständigkeit. Aviva Cantor nimmt an, dass diese Geschichte der Lilith viele Generationen hindurch von Müttern ihren Töchtern weitererzählt worden ist, um die Erinnerung an die Stärke der Frau, die sie einmal ungehindert ausleben durfte, aufrechtzuerhalten. Dieses Recht fordern auch jüdische Frauen heute wieder ein. Um die Göttin endgültig zu entthronen, musste das Patriarchat sie vor allem den Frauen verleiden. Nur so ist es zu verstehen, dass Lilith, ursprünglich eine Muttergöttin, zur Kindesverderberin werden konnte. Denn die große Göttin, die Schöpferin allen Lebens, wurde in Kindsnöten naturgemäß als Helferin angerufen. Die Göttinnenweisheit machte Frauen zu Geburtshelferinnen und verriet ihnen das Geheimnis der Pflanzen. So waren Frauen von alters her die natürlichen Hebammen und Heilerinnen. Die Göttin selbst ermächtigte sie dazu. Jede Neugeburt war ein Beweis ihrer Liebe und Schöpferkraft. Die Pervertierung dieser göttlichen Funktion in eine unersättliche Mordlust an kleinen Kindern und schwangeren Frauen lässt sich nur mit dem ungeheuren Umbruch erklären, in dem männliche Machtstreben jedes Mittel recht war, um die Vormachtstellung der großen Göttin zu brechen. Sie aus dem Herzen und der Seele von Frauen zu reißen, konnte nur gelingen, wenn man sie zur größten Feindin der Frau stempelte. So wurde Lilith zu einer Perversion der allumfassenden Liebesfähigkeit der Göttin. Sie ist zwar verführerisch mit ihrem schönen langen Haar und ihren schwellenden Brüsten, aber sie ist frigide. Sie reizt die Männer zur Begierde, ohne selbst Befriedigung zu erlangen. Sie hat keine Kinder auf natürliche Weise, aber sie stiehlt den nächtlich vergossenen Samen der Männer und bringt Dämonen zur Welt. In der jüdischen Mystik, der Kabbalah, hat Lilith einen männlichen Gefährten, Samael. Sie bilden zusammen das unheilige Paar und sind der dämonischen, zerstörerischen Seite der Gottespersönlichkeit entsprungen. Ihre Vereinigung, das Zerrbild des Hieros Gamos, der heiligen Hochzeit, symbolisiert die Verbindung des Weiblichen mit dem Bösen. Im Sohar, dem Buch des Glanzes, dem Hauptwerk der Kabbalah, kommt Lilith mehrfach vor. Ein besonders aufschlussreicher Text ist der folgende. Lilith schmückt sich mit allerlei Zierrat wie eine buhlerische Frau. Sie steht am Anfang der Wege und Pfade, um Männer zu verführen. Den Toren, der sich ihr nähert, ergreift sie, sie küsst ihn und gießt ihm Wein mit dem Bodensatz von Schlangengift ein. Sobald er diesen getrunken hat, folgt er ihr nach. Ihr Schmuck zur Verführung der Männer sind die zurechtgemachten Haare, die rot sind wie eine Rose. Ihre Wangen sind weiß und rot. Von ihren Ohren hängen Ketten aus Ägypten und von ihrem Nacken hängen alle Schmuckstücke aus dem Osten. Ihr Mund ist klein, wie eine enge Türe, anmutig in seinem Schmuck. Ihre Zunge ist scharf wie ein Schwert, ihre Worte sanft wie Öl. Ihre Lippen sind rot wie eine Rose, süß von aller Süße der Welt. Sie ist purpurrot gekleidet, geschmückt mit dem ganzen Schmuck der Welt. Jene Toren, die bei ihr einkehren und diesen Wein trinken, treiben mit ihr Hurerei. Was tut sie nachher? Sie lässt ihn allein schlummernd auf seinem Lager, sie aber erhebt sich in die Höhe. Dort berichtet sie Böses über ihn. Dann erwirkt sie die Erlaubnis, wieder hinunterzukommen. Wenn der Tor aufwacht, dann meint er, er könne sich wie vorher mit ihr vergnügen. Sie aber entledigt sich ihres Schmuckes und verwandelt sich in eine kraftvolle Gestalt. Sie steht ihm gegenüber, angetan mit einem feurigen Kleid aus Flammen. Sie erregt Schrecken und lässt Körper und Seele erzittern. Ihre Augen sind groß. In ihren Händen ist ein scharfes Schwert, von dem bittere Tropfen herabfallen. Sie tötet ihn damit und wirft ihn mitten in die Hölle. Auch dieser Text lässt durchblicken, dass Lilith ursprünglich nicht die niedrige Buhlerin und heimtückische Mörderin des Mannes war, sondern das numinose Weibliche. Sie tritt ihm geschmückt gegenüber und reicht ihm den süßen Trank, wie die Priesterinnen im Tempel der großen Göttin den Geliebten, wenn er zur heiligen Hochzeit kam, zu begrüßen pflegten. Aus der heiligen Schlange machte die spätere Überlieferung Schlangengift. Der Schmuck Liliths ist ägyptisch und weckt Erinnerungen an die Göttin Isis, deren Kult auch bei den Juden Eingang gefunden hatte. Auffallend oft wird die Farbe rot genannt. Ihr Haar, ihre Wangen, ihr Mund sind rot und sie ist purpurrot gekleidet. Rot aber war immer die Farbe der Göttin, die Farbe des Lebens, des Blutes, der Energie und der Liebe. Ihre kraftvolle Gestalt im feurigen Kleid ist eine wahrhaft göttliche Gestalt, ins Böse verzerrt. Die Angst des Mannes vor dieser übermächtigen Frau klingt deutlich an. Da er ihr nicht anders beikommt, muss er sie verteufeln. Seit der Niederschrift des Buches Sohar zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden weise Frauen aus diesem Grund bis tief ins 18. Jahrhundert hinein als Hexen verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In verwandelter Gestalt und unter anderem Namen verbreitet der Lilith-Mythos sich überall. Es gibt christliche Versionen der Lilith-Legenden im griechisch-byzantinischen, syrischen, äthiopischen, südslawischen und rumänischen Raum. In der Sage vom Tannhäuser erscheint sie als Frau Venus auf dem Hörselberg. Als Hexe geht sie in die Märchen ein und lebt in der schönen Lorelei fort, die neben anderen Dichtern Heinrich Heine und Josef von Eichendorff besungen haben. Überall im Patriarchat hat diese Verteufelung des Weiblichen stattgefunden, als Ausdruck der männlichen Urangst vor dem weiblichen Elementarcharakter. Diese Zusammenhänge hat die Tiefenpsychologie erkannt, allerdings auf patriarchale Weise. Die feministische Forschung hat die Hintergründe eines Konzepts wie der bösen Anima aufgedeckt, das C.G. Jung zu einem Archetyp, einem Urbild der Seele in Gestalt der furchtbaren Mutter erklärt hatte. Aber dieses angebliche Urbild ist in Wirklichkeit ein Zerrbild des einstigen großen Weiblichen. Es ist der Ausdruck der gestörten Urbeziehung des Mannes zur Frau. Das Urbild der großen Muttergöttin ist nicht und war niemals furchtbar, sondern der Inbegriff göttlicher Schöpferkraft. Sterben und Tod sind darin enthalten, aber nicht als das Böse, sondern als Teil des Lebens, als der ewige Kreislauf des Werdens und Vergehens. Erst die Unterwerfung der Frau, erst die Vergewaltigung der Göttin durch den gewalttätigen und eifersüchtigen Vatergott, die Saat des Hasses zwischen den Geschlechtern, konnte aus der Göttin des Himmels und der Erde die furchtbare Mutter machen. Darin steckt die Angst vor ihrer Rache. Und diese Angst ist berechtigt. denn es ist ein psychisches Gesetz, das alles Verdrängte sich unweigerlich rächt. Die patriarchale Psychologie will das nicht immer wahrhaben. Auch der mehrfach genannte und zitierte Tiefenpsychologe und Lilith-Forscher Sigmund Hurwitz scheint patriarchale Vorurteile verinnerlicht zu haben, wenn er schreibt: Die Angst vor dem Weiblichen basiert beim Mann unter anderem auch auf einer unbewussten Ahnung von der emotionalen Wildheit, Leidenschaftlichkeit und Hemmungslosigkeit, die dem Weiblichen häufig eigen ist. Die Angst, der Frau oder dem Mutter-Anima-Bild zu verfallen, ist daher verständlich. Es ist zu fragen, warum emotionale Wildheit, Leidenschaftlichkeit und Hemmungslosigkeit eigentlich besondere Eigenschaften der Frau sein sollen. Denken wir an all die Casanovas, die Don Juans, die dämonischen und gewissenlosen Verführer, die Berserker, von denen es in der Weltliteratur nur so wimmelt. Wie oft geht es in den Erzählungen des Alten Testaments um die Schändung und Nötigung von Frauen, um Blutrausch und Gemetzel als das Werk von Männern? Und ist nicht der griechische Gott Zeus ein Vergewaltiger erster Ordnung? Die griechische Mythologie lässt sich als eine lange Geschichte von Vergewaltigungen lesen. Wie oft erzählen die Märchen von Gewalt gegen Frauen? Hätten Frauen nicht wahrlich mehr Grund, sich vor der entfesselten Triebhaftigkeit des Mannes zu fürchten, als umgekehrt? Was hat es auf sich mit der männlichen Angst vor der weiblichen Sexualität? Für den patriarchalen Mann muss die freie Sexualität der Frau bedrohlich sein, weil sie sich seinem Machtanspruch nicht unterwirft, wie schon die Erzählung des Bensira zeigt. Je mehr die jüdisch-christliche Kultur den freien Eros beschnitt und in moralische Normen zwängte, desto verdächtiger musste die Frau werden, weil schon ihre Erscheinung, ganz unabhängig von ihrem Verhalten, den Mann zu verbotener Sinnlichkeit reizte. Einer Generation, die heute in ein freieres, partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Geschlechtern hineinwächst, muss es schwerfallen, sich die kollektive Hysterie vorzustellen, die ihren Höhepunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts erreichte, als auch die Entzauberung der Welt, der Materialismus und Wissenschaftsfanatismus ihrem Höhepunkt zustrebten. In einer zunehmend erklärbaren und verfügbaren Welt wird alles Geheimnisvolle, dem Logos nicht zugängliche, verdächtig. Alles, was der männlichen Machtausübung Schranken setzt und sich der rationalen Kontrolle entzieht, wie die Instinkte, wie die Liebe, wie das Wesen der Frau, trotz ihrer jahrhundertelangen Zähmung und Unterdrückung, all dies wird gefährlich, löst Angst aus und wird daher ins Unbewusste abgedrängt. Je mehr die weibliche Sinnlichkeit durch die herrschende Doppelmoral eingeengt wurde, desto gefährlicher und rätselhafter erscheint die Frau dem Mann. Ein Blick in die Geschichte der Kunst führt uns diese Mystifizierung des Weiblichen deutlich vor Augen. Es bedurfte der Ästhetik eines Walter Pater, um aus Leonardo da Vincis Porträt der Florentiner Kaufmannsgattin Mona Lisa das Kultbild zu machen, das es bis heute geblieben ist. In seiner berühmten Schilderung der Mona Lisa legt der englische Kunsthistoriker Geheimnisse in das Bildnis, die sich dem unbefangenen Blick gar nicht darbieten. Gewiss, das Porträt ist meisterhaft, aber wo, so könnte man fragen, ist das Rätsel? Wo war die Unergründlichkeit des Lächelns, bevor Walter Pater und sein französischer Kollege Théophile Gautier sie in dieses Frauenantlitz hineingeheimnisten? Sehen wir doch selbst hin. Das berühmteste Porträt der europäischen Kunstgeschichte zeigt eine etwas mollige Bürgersfrau mit anmutigen, aber keineswegs ideal schönen Zügen, mit dem Anflug eines freundlich heiteren Lächelns, in einem züchtig dekoltierten, in keiner Weise aufreizenden Kleid und mit sittsam übereinandergelegten Händen. Man weiß, dass der Maler sein Modell während der Sitzungen durch Musiker und Gaukler zu unterhalten pflegte, um den Ausdruck von Fröhlichkeit auf dem Gesicht der Dame zu erhalten. Und so sieht sie in der Tat aus. Mit diesem leicht amüsierten und doch zurückhaltenden Lächeln hätte die junge Gattin des reichen Kaufmanns Francesco del Giocondo den eigens für sie inszenierten Darbietungen ihren Beifall bekunden können. Aber was macht Walter Pater daraus? Die Gestalt, die hier so seltsam zwischen den Wassern auftaucht, drückt die Erfüllung eines tausendjährigen Begehrens des Mannes aus. Iris ist das Haupt, worin alle Enden der Welt zusammenkommen. Es ist eine Schönheit, welche auf das Fleisch von innen heraus wirkt, gleichsam die Ansammlung Zelle an Zelle der allerseltensten Wünsche und Leidenschaften. Alle Gedanken und Erfahrungen der Welt haben an diesen Zügen mitgeformt, um dem veredelten Ausdruck sichtbare Gestalt zu geben. Der tierische Trieb von Hellas, die Wollust Roms, das Traumleben des Mittelalters mit seinem himmelsuchenden Ehrgeiz und der ritterlichen Liebesromantik, die Wiederkehr der heidnischen Sinnenwelt, die Sünden der Borgia. Sie ist viel älter als die Felsen rings um sie her. Gleich dem Vampir hat sie schon viele Male sterben müssen und kennt die Geheimnisse des Grabes. Sie tauchte hinunter in die See und trägt der Tiefe verfallenen Tag in ihrem Gemüt. Und so fort. Die rätselhafte Frau ist ein Topos in der Malerei wie in der Literatur. Und nicht immer lässt sich aus heutiger Sicht das Rätsel nachempfinden. Es ist eine Obsession, ein männlicher Zwang, dem verdrängten, gezähmten, entzauberten weiblichen Zauber und Glanz, und sei es der Glanz des Verruchten, zurückzugeben. Maler wie Gustave Moreau, Fernand Knopf oder Franz von Stuck haben die Frau unter anderem als Sphinx dargestellt. Diese Bildnisse mit den majestätischen Tierleibern und den im Gegensatz dazu trivial anmutenden modernen Frauenköpfen wirken grotesk. Es scheint, dass die künstlerische Fantasie nicht mehr ausreicht, um Frauenantlitz und Tierleib zu einem glaubwürdigen Symbolganzen zu verbinden. Das patriarchale Bewusstsein hat kein Organ mehr für das numinose Weibliche. Diese Versuche, die Frau als das rätselhafte, halb tierische Wesen darzustellen, haben etwas Neurotisches, krampfhaft Gewolltes, fast Lächerliches. Eine Kultur, die das Weibliche abgespalten hat, kann die Göttin nicht mehr imaginieren. Ähnlich künstlich wirken manche der im 19. Jahrhundert ebenfalls beliebten Gestaltungen des Salome- und Judith-Motivs. Die Judith des Wiener Malers Gustav Klimt mutet an wie eine frivole Dame des Fin des Siècle. Statt den exotischen Ornamenten, in die sie gehüllt ist, könnte man sie sich ebenso gut in einem raffinierten Negligé oder in einem modischen Frisierumhang vor einem Toilettentisch vorstellen. Sie trägt den wohligen Gesichtsausdruck zur Schau, wie manche Frauen ihn beim Friseur oder im Schönheitssalon an sich haben. Wo ist das Urweibliche in diesem Bildnis? Wo ist es in der Salome des Franz von Stuck? Oder in dem bekannten Bild Die Sünde desselben Malers? Was verrucht und abgründig sein soll, wirkt auf heutige Augen fast komisch. Das hinter dem dunklen Haarvorhang enthüllte Gesicht eher dümmlich als verführerisch. Nein, diese Sünde hat nie vom Baum der Erkenntnis gegessen. Sie ist keine Wissende. Leblos, puppenhaft oder gar fratzenhaft, grotesk oder kitschig, erscheinen diese Versuche der bildenden Kunst, das Dunkle in der Frau zu gestalten. Nennen wir als letztes Beispiel noch das Bild mit dem Titel »Das Idol«, des französischen Malers Jean Delville. Rein äußerlich besitzt diese nackte weibliche Gestalt gewisse Attribute der großen Göttin. Da ist die Schlange, da ist die Aura aus schimmerndem Licht, der Strahlenkranz um das Haupt wie feurige Zungen. Und trotzdem ist diese Figur ohne Größe, ohne Geheimnis. Zahllos sind die Gestaltungen des Weiblichen als das dämonisch-verführerische in der Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Lilith taucht in diesen Dichtungen namentlich auf, als ob aus dem kollektiven Unbewussten dieser Archetyp zur Gestaltung drängte. Schon in der Romantik erscheint der dunkle, geheimnisvolle Frauentyp als Topos. Der früh verstorbene englische Romantiker John Keats hat ihn in seinem langen Gedicht Lamia und in seiner Ballade La Belle Dame sans Merci gestaltet. Die Lamia der griechischen Mythologie ist, wie schon erwähnt, eine Weiterentwicklung des Lilith-Mythos. In Keats Gedicht nimmt die Schlangenfrau Lamia menschliche Gestalt an, weil sie einen Sterblichen liebt. Sie genießt mit ihm die Freuden der Liebe an einem entrückten, zauberhaften Ort. Das Unheil naht, als der entflammte Geliebte Lamia nach Sitte und Brauch öffentlich heiraten will. Dadurch setzt er sie der rohen Welt aus, der ihr überirdisches Wesen, das er nicht ahnt, nicht standhalten kann. Sie fügt sich dem Wunsch des jungen Lycius und bittet lediglich darum, dass der gestrenge Lehrer ihres Bräutigams, der sophistische Philosoph Apollonius, zu dem Hochzeitsfest nicht eingeladen würde, denn von ihm droht ihr die größte Gefahr. Doch er erscheint ungeladen und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Unter seinem kalten, durchdringenden Blick löst Lamia sich in einen Schatten auf und zerfließt im Nichts. Das Entsetzen über diesen Vorgang tötet Lucius. In dem langen Gedicht von John Keats verkörpert Lamia Lilith nicht das Prinzip des Bösen, sondern das Ideal von Schönheit und dichterischer Fantasie, das unter dem rohen Zugriff der Wirklichkeit zugrunde geht. In der Ballade La Belle Dame sans Merci gestaltet Keats das Motiv auf andere Weise. Die schöne Dame ohne Gnade ist eine Fee mit wilden Augen und langen Haaren, die einen Ritter umgarnt und in ihre Liebesgrotte entführt. Im Traum erscheint ihm eine lange Reihe bleicher Könige, Fürsten und Krieger, alles Opfer der schönen Dame, die ihn vor ihrem Zauberbann warnen. Er erwacht auf einem nackten, kalten Hügel, verlassen von der schönen Fee, und obwohl er weiterlebt, ist es um ihn geschehen. Er irrt in der Welt umher und kommt nie mehr los von ihr. Aber sie ist keine gefühllose Dämonin. Beim Liebesspiel in der Grotte weinte und seufzte die Fee, als stünde sie selbst unter einem Bann und müsste gegen ihren Willen Männer ins Verderben führen. Sie ist so unschuldig wie ihre Opfer. Die Welt der Blumen des Bösen von Charles Baudelaire dagegen ist durchsetzt von Sünde und Schuld. Die Frau erscheint als ein Abgrund von Fremdheit. Sie ist entweder ein entrücktes, höheres Wesen oder ein Sumpf geiler Lüste. Die Liebe verkommt zur Wollust. Die Blumen des Bösen beschwören eine Welt des Grauens und der Besessenheit, der Todesverfallenheit und der Verwesung. Der Vampir. Du, die du wie ein Messer in mein klagendes Herz fuhrst, die du stark wie eine Herde böser Geister daherkamst, närrisch und aufgeputzt, in meinem erniedrigten Geist dir Haus und Lager zu bereiten, Scheusal, an das ich gebunden bin wie der Sträfling an die Kette, wie an das Spiel hartnäckig der Spieler, wie an die Flasche der Trunkenbold, wie an das Gewürm, das aß, verflucht seist du, verflucht. Ich bat das rasche Schwert, mir meine Freiheit zu erobern, ersuchte das arge Gift meiner Feigheit zu Hilfe zu kommen. Ach, Gift und Schwert, sie fanden mich verächtlich und sprachen, du verdienst nicht, dass man deiner verfluchten Knechtschaft dich entreißt, du Narr. Wenn es uns auch gelänge, dich ihrer Herrschaft zu entledigen, deine Küsse riefen doch den Leichnam deines Vampirs zurück ins Leben. Der Vampir lauert in jeder Frau, der sich ein Mann hingibt. Ihre elementare Triebhaftigkeit macht seinen Geist, seine Ideale und sein Gewissen zunichte. Daher empfindet er für sie Liebe und Hass, erfährt durch sie Wollust und Abscheu. Die Verwandlungen des Vampirs. Das Weib indessen, während es wie eine Schlange auf der Glut sich wand und seine Brüste über dem Gestänge des Mieders presste, ließ aus dem Erdbeermunde diese ganz von Moschus durchtränkten Worte fließen. Feucht ist meine Lippe. Und ich weiß, mit welchen Künsten man am Grunde eines Bettes das seit alters lästige Gewissen auslöscht. Ich trockne alle Tränen auf meinen stolzen Brüsten. Und ich mache die Greise lachen mit einem Kinderlachen. Dem, der mich nackt und ohne Hüllen sieht, ersetze ich den Mond, den Himmel samt allen Sternen. Ich bin, mein weiser Freund, in allen Lüsten so erfahren, wenn ich in meinen Armen, die erfürchtet, einen Mann ersticke, oder wenn ich den Bissen meine Brüste biete, dass auf diesem Pfühl, der vor Wollust nachgibt, die Engel in ihrer Ohnmacht sich meinethalb verdammten. Als sie mir aus den Knochen alles Mark gesogen und ich ermattet mich zu ihr wandte, einen Liebeskuss ihr zu erwidern, sah ich nur einen Schlauch noch mit verklebten Flanken ganz von Eiter angefüllt. Ich drückte in kaltem Grauen beide Augen zu, und als ich in der Helle des lebendigen Lichtes sie wieder aufschlug, lagen da anstatt des mächtigen Gliederbalges, der sich mit Blut so reichlich vollgepumpt zu haben schien,

doch sie hinterlässt Adam einen Sohn. Er und die in seinem Geist Gezeugten werden immer wieder das Licht in die Welt bringen, aber sie werden von den Menschen verfolgt werden. Denn Evas Kinder, die im Joch gebeugten, hassen von Mutterleib den Lichtgezeugten. Das Epos schließt mit der Verheißung, dass immer dann, wenn die Menschheit sich um einen Ruck weiterentwickeln soll, Gott eine Lichtgestalt vom Stamme Lilith schicken wird, bis die Menschheit sich vollendet hat. In dieser tiefsinnigen Umdeutung des Mythos ist Lilith keineswegs die mörderische Verführerin und Würgerin von Kindern, sondern Sophia, der von Adam vertriebene weibliche Geist Gottes. Sie ist die Muse, die den Menschen zu Höherem begeistert und ihn an seine göttliche Heimat erinnert. Nur durch die Verbindung mit ihr wird er zum Ebenbild Gottes. Eva dagegen ist die typische Frau des Patriarchats. Sie gewinnt ihr Selbstverständnis nur durch den Mann. Ohne ihn ist sie nichts. Sie zieht den Mann hinunter, während Lilith ihn zu Gott erhebt. Aber letzten Endes wird Lilith siegen. Nach dem Erscheinen und der sehr ungnädigen Aufnahme des Versepos von Isolde Kurz entdecken Frauen Lilith wieder. Sie brechen mit der Tradition, die in Lilith nur ein negatives Wesen sieht, die verderbenbringende Dämonen, die auch heute noch zur Vorstellungswelt moderner jüdischer Autoren gehört. So findet Lilith in dieser Gestalt mehrfach Erwähnung in den Erzählungen des Nobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer. Doch Frauen suchen in ihr heute die Rebellen gegen männliche Verfügungsgewalt. Sie suchen die Göttin, die sie war, bevor sie zur Dämonin degradiert wurde. Sie suchen das Urbild oder erfinden es einfach. In den 80er Jahren brach auf beiden Seiten des Atlantik geradezu ein Lilith-Kult aus. Lilith wurde zur Symbol- und Identifikationsfigur der jüdischen Frauenbewegung in den USA. In den Vereinigten Staaten wie auch in Deutschland wurden Zeitschriften in ihrem Namen gegründet, Bücher erschienen, wissenschaftliche Untersuchungen der weit verzweigten Lilith-Überlieferung in den verschiedenen Kulturen, neue Interpretationen alter Texte wie des Alphabets des Benzira oder der Kabbalah, aber auch fantasievolle Versuche, die Göttin im eigenen Inneren zu entdecken. Frauen brauchen die Göttin, wie Gerda Weiler schrieb. Sie hilft Frauen, sich von den Fesseln des Patriarchats zu befreien und ihre eigene Stärke zu finden. In der Soiree brachten wir Lilith, der Aufstand eines Mythos, die Autorin Susanne Schaub. Unter der Leitung von Harald Körner sprachen Marianne Lochert, Marianne Moser, Hans-Peter Bögel und Charles Wirz. Ton und Technik Frank Wild und Anne Anderer, Redaktion Gerhard Adler.